Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen bei Domian, hat DJ Atomic gerade gesagt. Manchmal nennt man mich auch Damian oder sowas. Aber hier ist ganz normal Domian. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind erstmal unter uns hier im Radio bei 1Live. Und das WDR Fernsehen wird um Viertel nach dazu schalten. Wir haben heute Nacht wie immer freitags, wie freitags auch und wie mittwochs auch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Mona hat unsere Telefonnummer auch gewählt. Hallo, 32 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Mona. Ja, also mein Thema ist der Selbstmordversuch von meinem Freund, von meinem Lebensgefährten. Ja. Das wird im August, werden 2 Jahre. Ja. Und der hat sich am 17. August 1999 aus dem 3. Stock gestürzt. Aus dem 3. Stock? Ja. Ja, er hat, also, ja, wie du weißt, hat er es überlebt. Das, ja. War allerdings ziemlich schwer verletzt, hatte die Wirbelsäule gebrochen. Wie viele Meter waren das? Ja, 3. Stock, 12 Meter oder so. 3. Stock ist sehr hoch. Ja, schon. Und also es war auch echt brutal. Also das war ein Apartment und er hatte da so einen kleinen Balkon vor. Und so wie er mir das erzählt hat, hat er halt eben die Balkontür aufgemacht, hat in der Mitte vom Zimmer Anlauf genommen und ist da richtig mit einem Hechtsprung über das Geländer drüber. Ja. Mm. Er hat eine Rückenverletzung, eine Rückgratverletzung, sagst du? Ja, ja, der hatte die zweiten und dritten Brustwirbel gebrochen gehabt. Mhm. Und die beiden Arme, also die Ellenbogen, ganz schlimm zertrümmert. Mhm. Und die Füße dann noch gebrochen. Da nehme ich an, dass er da wohl irgendwie am Geländer aufgeschlagen ist oder so. Mein Gott, was für Schmerzen er ertragen haben muss. Ja, es ging eigentlich. Also durch die Verletzung ist eigentlich ziemlich viel taub gewesen. Es ist auch heute noch ziemlich viel taub. Also die Innenseite der Oberschenkel und ja, da fühlt er halt eben immer noch nichts. Und auch am Rücken hoch, also er hat eigentlich kaum Schmerzen gehabt. Herr Kommuner, mich irritiert das Ganze. Ist da ein Kind bei dir im Hintergrund? Nee, das sind meine Hunde, die schnarchen. Was ist denn das für ein Geräusch? Das hört sich fast... Die schlafen immer so laut. Ein Kind konnte es nicht sein. Das klang schon fast ein bisschen mystisch, so wie ich höre Stimmen oder sowas. Nee, das sind nur schlafende Möpse. Aber jetzt zu dem wirklich ernsten Thema zurück. Wie lange hat er im Krankenhaus gelegen? Da, wo das passiert ist, in der Unfallklinik, das war in Hamburg oben, da hat er 5 Wochen gelegen. Mhm. Und das geht ja noch für so schwere Verletzungen. Ja, also die haben da Wunderbares geleistet, die Ärzte, das war so Wahnsinn. Die haben allerdings auch 15 Stunden an ihm operiert. Mhm. Und ja, dann ist er dann... Reha und sowas. Ja, genau. Mhm. Jetzt habe ich vor lauter Möpsen gerade nicht richtig, war ich nicht richtig bei der Sache. Du hast gesagt, wie es ihm heute geht. Ja, also gesundheitlich, soweit ist er wieder fit. Also er arbeitet auch wieder. Aber er hat taube Stellen am Körper, das hast du gerade erzählt. Ja, genau. Kann er denn gehen? Ja. Ach, er ist nicht gelähmt dadurch. Nein, nein. Der hat also über ein Jahr lang hat er da so Stangen am Rückgrat innen drin, rechts und links so dran montiert gehabt. Mhm. Und die sind dann halt eben 11 Monate später wieder rausgeholt worden. Mhm. Und er hat halt eben auch lange Zeit ein Korsett tragen müssen und auch so Orthesen für die Arme. Mhm. Und ja, die Krankengymnastik und die Reha, die haben also auch sagenhafte Arbeit geleistet. Und, Entschuldige, Mona, ich muss wirklich ein bisschen lachen. Das klingt so kurios mit diesen schnarchenden Möpsen. Das ist nur wirklich... das passt gar nicht zu, ich muss immer so lachen, weil das als Thema ist aber so ernst. Wie hat sich denn jetzt eure Beziehung verändert, nachdem er das gemacht hat? Hose, er kann auch selber nicht Wasser lassen. Er muss sich also auch immer mehrfach am Tag katheterisieren. Ach so. Ja, er hat so eine Blasenentleerungsfunktionsstörung. Weißt du genau den Grund, warum er das gemacht hat? Ja, er war also... ich bin so lange noch nicht mit ihm zusammen und zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, da waren wir gerade 2 Jahre zusammen. Na, immerhin, ne? Ja, ja, genau, aber er war vorher Alkoholiker gewesen und hat ja knapp 2 Jahre vorher, also kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, hat er halt eben aufgehört zu trinken und hat einen ziemlich stressigen Job. Der ist Aufnahmeleiter beim Fernsehen. Mhm. Und ja, da ist ihm irgendwann der Job über den Kopf gewachsen. Es war einfach zu viel Stress. Mhm. Und er hatte dieses Ventil Alkohol einfach nicht mehr gehabt. Und er hat 2 Jahre lang irgendwie keinen Weg gefunden, um den ganzen Stress und den Druck, der sich in ihm aufbaut, irgendwie rauszulassen. Ich verstehe schon. Aber Mona, ist das nicht dann auch eine große Kränkung letztendlich gewesen zu deiner Person, dass er sich hat nicht von der Liebe auffangen lassen oder dass sie das nicht gemeinsam, dass er sich nicht dir geöffnet hat. Stattdessen hat er einen Selbstmordversuch unternommen und du hättest ihn dann ja beinahe verloren. Das hätte er dir ja auch angetan. Warst du nicht auch ein bisschen sauer hinterher? Doch, ich war stinkesauer auf den. Ich war so wütend, also das kann man gar nicht in Worten beschreiben, weil wir waren kurz vorher von München, also hier nach Aachen gezogen und ich stand dann da quasi mit der großen Wohnung und mit den Möpsen und ja, so hört sich das blöd an, aber das war schon ein Problem, ne? Und das Ganze ist in Hamburg passiert und ich war wahnsinnig wütend auf den. Aber es war nicht so, dass du dann gesagt hast, das ist jetzt ein Grund, oder der Grund, ich beende das. Nee, gar nicht, weil ich habe mir auch selber wahnsinnige Vorwürfe gemacht, weil ich halt eben gedacht habe, ich hätte das merken müssen. Ja klar, das kommt hinzu, ne? Das macht man sich dann ja auch. Neben der Wut, die man hat, hat man auch ein schlechtes Gewissen. Ne? Ja klar. Ja? Ich meine, er hat ja dann wirklich noch großes Glück im Unglück gehabt. Ne? Ja. Ja, er sagt das auch. Also das war eigentlich die Chance seines Lebens gewesen, so blöd sich das anhört. Aber er ist eigentlich ins Leben gesprungen. Ne? Ist es denn so, dass er, dass so seine Grundeinstellung zum Leben sich, also eklatant sogar verbessert hat danach? Ja, das doch. Schon. Also ja schon. Er ist also seitdem in psychiatrischer Behandlung. Das ist aber nicht, was ihm irgendwie von der Klinik oder sowas auferlegt worden ist, sondern da hat er sich freiwillig zu entschlossen. Mhm. Und da wird halt eben wahnsinnig viel aufgearbeitet und der ganze Grund und warum und weshalb, da ist halt eben auch sehr viel in seiner Kindheit. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das Hauptproblem, weswegen du angerufen hast, ist das Sexuelle, weil da gar nichts passieren kann, ja? Ja, das eigentlich nicht. Also wir haben da schon unsere Mittel und Wege, wie wir unsere Zärtlichkeit und unsere Liebe austauschen können. Mhm. Aber einfach die Tatsache, dass es trotz allen Glücks, wie es abgelaufen ist, halt eben doch noch nicht ausgestanden ist. Mhm. Also es kommt auch immer noch mal vor, dass er halt eben in so leichtere Depressionen verfällt und ich kriege dann jedes Mal wieder total die Panik und will ihn eigentlich gar nicht aus dem Haus gehen lassen. Du hast Angst, dass er es vielleicht noch mal machen würde. Ja. Ist das berechtigt? Die Angst? Ja, das kann ich dir sagen, wenn er es nochmal macht, ne? Naja, das kann ja sein, dass man natürlich... Auch nicht gewusst. Nee, klar, aber es ist natürlich jetzt verständlich, dass du Angst hast. Aber es könnte ja auch sein, dass du sagst, wenn ich jetzt ganz rational drüber nachdenke, bin ich sicher, dass er es nicht macht. Ich habe zwar die Angst, aber ich glaube es nicht, dass er es macht. Ja, ja, eigentlich nicht. So in der Richtung. Ja, weil er sieht das Leben jetzt auch ganz anders. Also er kann jetzt auch ganz anders Freude empfinden und das war vorher alles gar nicht. Hast du denn den Eindruck, dass diese psychologisch-psychiatrische Behandlung, dass das Fortschritte macht? Ja, das hat lange Zeit gedauert, bis das überhaupt angefangen hat zu fruchten. Also wir haben uns auch sehr oft darüber unterhalten und unterhalten uns auch jetzt noch darüber. Und es hat also bestimmt 4 Monate gedauert, wo er 2-mal in der Woche da gewesen ist. Er selber gesagt hat, ja, also jetzt merke ich langsam, dass was vorangeht. Mhm. Weil also der Psychiater, den er hat, der hat da wohl auch eine sehr eigene Auffassung, der redet eigentlich kaum, also der gibt ihm keine Tipps und gar nichts. Er erwartet halt eben, dass er da alles von alleine drauf kommt und das dauert halt seine Zeit. Verbindest du denn damit jetzt auch die Hoffnung, dass sich dann auch für euch einiges schon verbessern wird? Ja, auf jeden Fall. Weil es ist halt doch eine Belastung, ne? Klar, aber ich finde es schon mal eine ganz tolle Sache überhaupt. Das zeugt ja davon, dass es eine wirkliche Liebe ist zwischen euch beiden, dass du bei ihm geblieben bist und dass ihr das gemeinsam durchgestanden habt danach. Ja, das war auch eine ziemlich harte Zeit. Und es zeugt von ganz großer Liebe, dass du sagst, die Sexualität, na gut, da haben wir uns sogar arrangiert und wir finden unsere Zärtlichkeiten, wenn wir auch keinen Sex miteinander haben können. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe seitdem eigentlich gelernt, gemerkt, dass der Sexualität eigentlich eine zu große Rolle beigemessen wird, jetzt mit dem tatsächlichen Miteinander ins Bett gehen. Mhm. Also ich finde, eine Beziehung, die muss ganz andere Grundlagen haben, als dass man sich im Bett prima versteht. Das kann nicht mit jedem haben. Da gehört nicht viel zu. Da ein bisschen körperliche Anziehung, jemanden sympathisch finden und zack, das fluppt. Aber mit jemandem mein Leben zu teilen. Da gehört viel mehr zu und es ist viel differenzierter und viel vielschichtiger. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es gibt mir auf der Art und Weise, das hört sich vielleicht ein bisschen paradox an, aber das gibt mir auf der anderen Seite auch eine unheimliche Sicherheit. Weil ich ganz genau weiß, dass es für ihn auch andere Gründe haben muss, weswegen er mit mir zusammen ist, außer jetzt die sexuelle Anziehung. Und das kann ja nun aufgrund so vieler Sachen abflauen. Total, ne? Ja, klar. Ne? Hat er denn die Sexualität im Kopf noch oder passiert auch gar nicht mehr viel bei ihm? Eigentlich weniger. Also ich finde, aber dennoch, was du also erzählt hast, hört sich positiv an. Ja, das ist es. Es hört sich sehr schwer an und kompliziert und langwierig vor allen Dingen auch, aber positiv. Dass man vielleicht auch einen Hoffnungsschimmer haben kann oder vielleicht schon noch mehr als einen Schimmer, dass ihr euer Leben noch mehr normalisiert, wenn seine psychiatrische Betreuung auch so gut weiterläuft. Ja, also die muss er auf jeden Fall haben. Ich merke das also, wenn er jetzt weg ist und mal so zwei, drei Filme, also der dreht halt eben Serien und wenn er da so zwei, drei dreht und der war dann halt eben zwei, drei Monate nicht beim Psychiater, dann merke ich halt eben, dass es, ja, also dann finde ich auch, es wird langsam wieder Zeit, dass er nach Hause kommt und wieder zum Arzt geht. Verstehe. Nach wie vor. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin reden, Mona? Eigentlich ist es nicht nötig. Ich wollte das eigentlich nur mal so erzählen. Ja, das ist also nicht, dass ich da großartig, das wäre vielleicht vor zwei Jahren nötig gewesen. Nee, das will ich auch nicht. Willst du auch nicht aufschwatzen, das ist völlig in Ordnung. Ja. Dann grüßt du mir ganz herzlich deinen Mann. Ja, mach ich. Domian, ich habe noch eine Frage. Ja. Wenn du deine Pause machst und deine Flasche Wasser trinkst, die ist immer leer. Das ist immer der letzte Schluck, kriegst du gar kein Wasser. Nein, wir sind hier im WDR nicht so wohlhabend. Oh, ich muss immer so ein ganz klein bisschen von zu Hause mitbringen, sonst kriege ich Ärger hier mit meinem Direktor. Das glaube ich jetzt nicht. Aber die ist wirklich nicht immer so leer. Es wirkt immer so, als ob du da so den letzten Kopf rausbringen würdest. Nee, guck gleich mal rein. Ich habe heute ein kleines Fläschchen stehen, es ist fast dreiviertel voll. Alles klar. Alles Gute euch beiden. Ja, danke. Tschüss, Mona. Danke, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Mike. Und Mike ist 20 Jahre alt. Hallo, Domian. Ja, hallo, Mike. Ja, mein Thema ist Sex an ungewöhnlichen Orten. Ach, das höre ich ja immer sehr gerne. Ja, ja. Deswegen habe ich auch angerufen. Du kommst aus dem Ruhrgebiet, ne? Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Siehste, ihr Ruhrgebietler sagt an Sex an ungewöhnlichen Orten. Ja? Ja, aber es hört sich sehr nett an. Insofern ist es gar nicht schlimm. Also, erzähl mal von dem ungewöhnlichen Ort. Also, das war so, das war letzte Woche gewesen. Wir waren raus. Ja? In so einem Bistro in der Art war das gewesen. Und da habe ich eine nette Frau kennengelernt. Ja? Und wir sind eigentlich ganz gut ins Gespräch gekommen und dachten uns, also letzte Woche ist das Freibad auch eröffnet worden. Also da, als es so warm war. Ja, klar, das ist das warme Wochenende. Und da sind wir in ein großes Freibad. Es gibt da so zwei in Recklinghausen, aber ich will mal das jetzt nicht nennen, sonst sind dann nachher nächste Woche alle da. Genau. Und es ist also so gewesen, wir sind um 12:30 dahin gelaufen, also nicht gefahren gelaufen, das ist gar nicht so weit entfernt. Wir sind da so zu dem Freibad. Ja. Und über den Zaun, also da ist so eine Drehwendeltür da drin, ist eigentlich alles kein Problem, da drüber zu kommen. Sind wir also in das Freibad hinein und sind in dem Vorbecken, also nicht bei diesen ganzen Türmen, sondern an dem Vorbecken erstmal ein bisschen im Wasser gewesen. Und da war das so, da kam auf einmal Licht, also da war noch einer mit, also ein Kollege, der Oliver mit und mit noch einer Frau und da schrie der Olli rüber, hör mal, da kommt einer mit dem Fahrrad an. Ja, jetzt habe ich da geguckt, da war das kein Fahrrad, da war das irgendwie Polizei oder Wächter. Ich sage, nein, das ist einer mit der Taschenlampe. Da musste man natürlich auch schnell weg. Und er ist irgendwie hinter der Umkleidekabine. Ich habe das auch irgendwie so... Hör mal, ich unterbreche dich mal eben. Ja? Das Fernsehen schaltet sich jetzt dazu. Und ich glaube, dass die Fernsehzuschauer gerne auch deine Geschichte hören wollen. Ja, klar. Wir warten mal eben kurz ab und du bist ja gerade erst so in den Anfängen zu erzählen und dann hören wir alle zu. Ja, gut. Na, so machen wir das. Ja. Ein paar Sekunden jetzt noch und dann, jetzt sage ich erstmal ganz höflich guten Tag und dann geht's zur Sache mit uns beiden. Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ihr Fernsehzuschauer im Radio sind ja schon 15 Minuten zu Gang. Ich habe gestern vergessen zu sagen, und ich bitte das zu entschuldigen, dass wir im Fernsehen heute 15 Minuten später sind. Nun sind wir da. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht haben wir wie immer mittwochs eine offene Sendung, eine offene Show. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Und ich habe jetzt gerade an der Strippe den Mike. Und der Mike hat gesagt, ich möchte dir von einem Sexerlebnis an einem ungewöhnlichen Ort erzählen. Ne, Mike, so war's. Ja, genau. Ne, so, du hast gerade so ein paar Sätze schon gesagt und es geht darum, dass du vorige Woche, als es so heiß war, hast du eine junge Schöne kennengelernt in Recklinghausen. Ne? Und bist in der Nacht mit ihr zu einem Freibad gefahren oder gegangen. Ja. Ne? In die Nähe eines Freibades. So. Zum Freibad. Mittlerweile waren wir im Freibad. Und ihr seid dann sogar in das Freibad gegangen. Da war natürlich kein Mensch, weil es tiefe Nacht war. Ja, genau. So, jetzt erzähl weiter. Normal sollte da keiner sein. Aber wie gesagt, die sind erwischt worden beim Baden. Da war also noch nichts passiert. Und ich habe noch gar keine schlimmen Gedanken gehabt. Also ihr beide wart baden? Wart ihr nackt baden? Wir waren nackt baden. Ist ja schon auch schon ein bisschen heiß, ne? Wenn man so jemanden ganz frisch kennengelernt hat. Aber ich sag mal, ja, wir hatten ja ein bisschen was getrunken und dann fallen die Hüllen eher, ne? Genau. Also ihr wart am Baden und dann kam jemand da vorbei. Ja, es kam einer mit einer Taschenlampe. Und ist also so gewesen, wir haben uns dann gedacht, wir müssen jetzt hier weg. Das kann ja nicht sein, dass wir uns jetzt hier erwischen. Ja. Und war uns natürlich auch ein bisschen peinlich. Dann sind wir los zum Nachbarbecken. Da ist auch ein 10-Meter-Turm. Mhm. Und dachten wir uns, weil alles eigentlich so frei übersichtlich bei den ganzen Becken sind, klettern wir schnell da hoch und legen uns oben aufs Podest. Das ist ja so ein 10-Meter-Turm. Und da ist kein Sprungbrett, sondern wie so eine Art Kunstteppich da oben gewesen. Das ist ja schön. Auf dem 10-Meter-Brett lagt ihr. Ja. Ihr beide wart nackt. Nackt lagen wir. Die warme Frühlingsnachtluft umwehte eure vibrierenden Körper. Ja, also wir hatten ja auch ein bisschen Panik, dass sie uns erwischen. Also wir lagen erstmal nebeneinander, ohne irgendwelche Gedanken erst zu haben. In Angst natürlich, ne? Ja, ein bisschen Angst hatten wir gehabt. Ja. Und es ist jetzt so gewesen, dann kamen wir uns auf einmal näher. Wo? Also wir haben miteinander gekuschelt so ein bisschen, weil ist ja doch nicht, dass man nackt wo auf dem 10-Meter-Turm liegt. Wie spektakulär. Sex auf dem 10-Meter-Brett. Ja. So war's, ne? Es ist also so gewesen, wir hatten Sex gehabt. Jetzt komm nicht mit einer, es ist ja so, wir hatten jetzt auch kein Kondom dabei, also ist nun mal passiert. Ja, da finde ich ja, verstehe ich ja keinen Spaß, aber ich will dir jetzt nicht deine Geschichte verderben. Erzähl mal weiter. Ja gut, dann sind sie uns näher gekommen und hatten wunderbaren Sex auf dem 10-Meter-Brett. Mhm. Und jetzt ist das nämlich die Frage habe ich mir dann gestellt, was mache ich jetzt? Ohne Kondom, ohne alles, ziehe ich nach Hause und spritze dann quasi in das Wasser oder versorge ich dann den Teppich da oben und der nächste rutscht aus und bricht sich da womöglich noch die Nase einen Tag später. Sehr nett, dass du so mitfühlend überlegt hast. Ja, musste sein. Also ist es dann... es ist dann passiert, im Klartext. Es ist passiert und niemand ist runtergefallen bei den heftigen Bewegungen. Nein. Hätte ja auch sein können. Ne? Aber man muss, also ich habe das jetzt, man muss mal auch mal warnen, weil es ist wirklich arschdunkel gewesen. Mhm. Und selbst bei dem Abstieg, ne? Und also da war das also ziemlich extrem, die ganze Geschichte. Ne? Aber ich will dir sagen, letzte Woche, es war zwar sehr schön draußen, aber die Nächte waren doch kühl. War euch das nicht eher kalt da oben? Ja, es ging. Also wir hatten uns ja ziemlich nah aneinander gelegt und die Körperwärme hat schon ziemlich viel hergegeben. Ja, und so im Begehren vergisst man dann auch zu frieren, ne? Ja, das ist schon richtig. Also ich will ja mal vielleicht mal so ein... Ich bin ja jetzt mal drauf gekommen, ich hätte das damals mal gehört. Das hast du auch mal ein Thema gehabt. Ja. Sowas. An ungewöhnlichen Orten. Vielleicht gibt es ja noch Leute, die hier noch ein paar andere Vorschläge mal machen können, weil jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Gute Idee. Gut, davon darf jetzt meine Freundin nichts wissen. Aber gut, die hat jetzt auch hoffentlich nicht zugehört. Und nochmal den ernsten Hinweis, dass ich da wirklich keinen Spaß verstehe, ne? Mit dem ohne Kondome. Gut, aber ich meine, Hits hat sie nicht gehabt. Ich habe also geguckt, sie hat also keine Hitsflicken gehabt. Ach ja, toll. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz toller Hinweis, dass du das so gucken kannst. Ne? Das kann man nicht gucken, wie ein Junge. Ein bisschen dick war sie auch. Und, naja. Okay, also das war Sex an einem ungewöhnlichen Ort auf einem 10-Meter-Brett. Ja. Und vielleicht erfahren wir einen noch ungewöhnlicheren Ort. Wäre dann ganz nett. Ja. Mike, okay. Mach's gut, tschüss. Okay. Ihr Lieben, wir hatten ja gestern das Thema, ich schäme mich für mein Aussehen. Und da möchte ich euch jetzt wirklich ein gar köstliches Fax vorlesen. Ich habe ja, das erzähle ich jetzt nochmal eben den Radio-Zuhörern, hier im Fernsehen vor der Nummer steht, wenn wir ein Thema haben, steht das Thema ja auch, ein Schild. Ne? Ich schäme mich für mein Aussehen. Ich habe einen Fax bekommen von Dieter und der schreibt, lieber Domian, ich finde, du siehst doch eigentlich ganz gut aus und brauchst dich deines Aussehens nicht zu schämen. Warum dann heute das Schild vor dir, ich schäme mich für mein Aussehen? Ja, das war eine Frage von Dieter, die will ich dann mal weiter nicht beantworten. Und jetzt bin ich verbunden mit Heike und Heike ist 52 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Heike. Ja. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist also ungewöhnlich praktisch genommen, aber geschlechtslos. Das habe ich nicht richtig verstanden. Geschlechtslos? Los, ja. Du bist geschlechtslos? Ja. Aha. Was heißt das genau? Ja, ich habe also Vulvektomie und das heißt also Scheidenamputation. Wie nennt man das? Scheidenamputation. Nee, du hast gerade Vulvektomie. Sag's nochmal. Vulvektomie. Habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht das Wort. Ja. Scheidenamputation? Ja, aus Latein, also Vulva ist die Scheide. Ja. Wie kam es zu dieser Scheidenamputation? Durch Krebs. Durch Krebs. Mhm. Wann ist dieser Eingriff vollzogen worden? Oh, das war 1980. Also schon ziemlich lange her. Ja. 20 Jahre her. Ja. Und 82 sollte ich schon tot sein. Mhm. Du hattest Unterleibskrebs? Oder ist das noch eine andere Form? Das ist eine Art von Krebs, die an für sich nur ältere Leute bekommen. Mhm. Also das ist ein Krebs, der direkt die Scheide betrifft, ja, und befällt. Ja. Wie hast du das damals bemerkt, dass da was nicht stimmt? Also die ganze Scheide war zerfressen. Und ja, aber das fängt ja irgendwann mal an. Was waren die ersten Hinweise, dass du... Ja, so wie Blasen. Mhm. Und dann an für dich nur noch höllische Schmerzen, ne? Mhm. Und dann bist du irgendwann zum Frauenarzt vermutlich gegangen? Oder zum Hautarzt? Nee, noch nicht. Dann bin ich nachher ins Krankenhaus gegangen. Mhm. Und dann bin ich zusammengebrochen gleich. Und dann fand ich mich nur noch im Operationssaal wieder. Ach, so schnell ging das dann? Ja. Du hast also sehr lange gewartet, bis du... Ja. Und bist ins Krankenhaus gekommen und direkt in den Operationssaal? Ja. Und außer als du aus der Operation aufgewacht bist, hattest du keine Scheide mehr? Ja, da habe ich nichts mehr. Also nicht zuerst die Hälfte davon und nachher die zweite Hälfte. Ne? Hat man dir dann... Dass ich selber noch gemerkt habe, also da ist noch was. Mhm. Hat man dir vor der Operation denn erklärt, was man jetzt gleich mit dir machen wird? Nee. Weil ich ja bewusstlos war nachher. So Schmerzen schon, ne? So schlimm war das? Ja. Aber dann muss ich doch fragen, wieso hast du das denn so lange hinausgezögert, dass du nicht vorher mal zum Arzt gegangen bist? Das hast du doch wahrscheinlich monatelang bemerkt vorher. Ja, auch immer irgendwie ein bisschen Angst. Was ist das? Mhm. Ne? Also war das fast eine Notoperation, dass die so schnell handeln mussten? Ja. So, dann wacht man als 31-jährige Frau, als es dir passiert ist, auf aus der Operation und irgendwann sieht man oder man bekommt es erklärt von den Ärzten, ihre halbe Scheide ist amputiert. Ja. Was geht da in... Ja, was ist also da? Die Ärzte sagten zu mir, also wir müssen ihnen eine traurige Nachricht sagen, also sie haben Krebs. Und darauf habe ich ganz locker geantwortet, naja, wenn es weiter nichts ist. Mhm. Das war meine Antwort. Ich war erstmal froh, dass ich die Schmerzen auch los war. Ne? Mhm. Und dann merkte ich auf der anderen Seite noch, und da habe ich gesagt, da ist auch noch was. Und Moment, die haben dir gesagt, sie haben Krebs. Aber die haben doch wahrscheinlich auch gesagt, was sie da operiert haben, oder nicht? Ja. Und da wurde dir das gleich klar, was das bedeutet? Da ist die Hälfte meiner Scheide weg? Ja, erstmal waren die inneren Schamlippen weg und dann nachher die äußeren, ne? Mhm. Bei dem zweiten Eingriff, dann haben wir... War das für dich nicht eine Katastrophe als junge Frau, dass du kein Geschlecht mehr hattest? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, also zu viel Sorgen an für sich auch. Mhm. Die Schmerzen waren mir überwiegend. Also es war fast... Die Not war, ja. Also fast eine Erleichterung, dass die Schmerzen weg waren. Und das, ja. Ja. Warst du in der Zeit verheiratet oder hattest du einen Freund? Nein. Nein. Nein. Und also. Wie kann man sich das denn heute vorstellen, da wo die Scheide war? Das ist alles weggeschnitten. Ist alles weg, ja. Und wie kannst du zur Toilette gehen? Das ist ein Harnausgang, ist da. Mhm. Funktioniert die Muskulatur der Blase noch? Ja. Das heißt, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Ja. Ist das jetzt einfach eine glatte Fläche und man ist es nur dieser Harnausgang dort? Ja, ja. Mhm. Also praktisch genommen, wie es vielleicht beim Transvestit aussehen würde. Mhm. Nun sind viele Jahre vergangen seitdem. Ja. Du bist jetzt eine Frau. Also 82 sollte ich dann schon tot sein, ne? Weil ich weiterkomme und mich bestrahlen lasse. Also die jetzt hatten das vermutet, dass der Krebs sich ja. streut und ja. aber da hast du großes Glück gehabt und du bist gesund geworden oder es ist nicht weiter fortgeschritten. Ich habe mich nie mehr drum gekümmert. Ja. Du hast dich nie mehr drum gekümmert? Nein. Aber die Bestrahlung hast du gemacht? Bestrahlung habe ich 17 gehabt. Mhm. Und dann danach nie mehr eine Vorsorgeuntersuchung gemacht? Nein. Oder? Gar nichts mehr. Warum nicht, Heike? Frage ich dich jetzt auch nochmal, wenn du sowas Schlimmes hinter dir hast. Also, ich hatte an und für sich so das Gefühl, als wenn ich da als Versuchskaninchen war. Mhm. Ne? Mhm. Und nochmal eine Bestrahlung, nochmal eine Bestrahlung. Und wenn ich mir die Bestrahlung hätte geben lassen damals, mhm. ne? also dann würde ich ein paar Meter tiefer sein. Mhm. Ne? Also du meinst, Versuchskaninchen nicht bezogen auf die Operation, sondern auf diese Bestrahlung? Auf diese Bestrahlung, ja. Ja, also du hast kein Vertrauen gehabt in diese erste? Nein, habe ich nicht. Aber es ist gut gegangen, du bist gesund. Ja. Du bist gesund. Wie hast du die letzten 20 Jahre gelebt? Ja, also ich habe 1984 meine Tochter noch gekriegt. Wie, das ging dann noch? Ja, ist eingepflanzt. Aha. Also die Gebärmutter war... Ich bin nicht betroffen gewesen von der Bestrahlung. Du hast dann danach, nachdem deine Scheide amputiert wurde, hast du deinen Mann kennengelernt, oder einen Mann? Einen Mann habe ich kennengelernt, ja. Und du konntest doch mit dem dann nicht schlafen? Nein. Dadurch die künstliche Einpflanzung? Eingepflanzt, ja. Und dann ist meine Tochter geboren, 84, Nadja, die hat auch schon bei dir angerufen. Aber lass mich nochmal fragen mit dem, ich sagte das deshalb, du konntest mit dem Mann nicht schlafen. Ja. War das denn für den Mann nicht ein Grund, gar nicht sich auf dich einzulassen? Er wusste ja, dass er keinen Sex mit dir erleben kann. Ja, also ich habe ihm gesagt, also von vornherein, da läuft nichts, ist nichts. Mhm. Und dennoch ist es zu eurer Verbindung gekommen? Ich habe direkt gesagt, also ich möchte gern ein Kind haben. Ne? Mhm. Mhm. So, dann bist du künstlich befruchtet worden. Ja. Und er hat sich darauf eingelassen, dass es keinen Sex gibt zwischen euch beiden. Ja. Wie lange bist du mit dem Mann zusammengeblieben? 3 Monate. Wie viel? 3 Monate. 3 Monate. Also es war keine lange Beziehung. Ja, nein. Hm. Dann hast du alleine dein Kind aufgezogen? Ja. Hm. Und hattest seitdem keinen Kontakt zu Männern? Nein. Hm. Hast du das vermisst, dass du keine Sexualität erleben kannst? Nee, tatsächlich nicht. Hattest du denn vorher, bevor das passiert ist, eine für dich schöne oder befriedigende Sexualität mal erlebt? Ja, an für sich nicht. Mhm. Dann ist es auch nicht so ganz schlimm wahrscheinlich gewesen, ne? Weil du gar den Vergleich gar nicht hast, was da vielleicht hätte erlebt werden können. Ja, also da war nichts, was ich vermisste. Mhm. Du hast aber deine... Ich bin an für sich von Natur aus ein bisschen buschikos, ne? Mhm. Mhm. Aber sonst wirkst du äußerlich weiblich, also Brüste hast du? Ja. Das schon. Mhm. Aber du hast gerade am Anfang gesagt, ich bin geschlechtslos. Ja. Würdest du dich denn, empfindest du dich auch eigentlich nicht mehr als Frau? Nee, empfinde ich nicht. Aber auch nicht als Mann? Nee, auch nicht. Geschlechtslos eben? Ja. Mhm. Würdest du sagen, dass du dich damit so eigentlich gut abgefunden hast und arrangiert hast und sagst, ich fühle mich eigentlich so ganz wohl, wie es jetzt ist? Ja, also wohl, in Anführungsstrichen. Ne? Was vermisst du? Ja, also auf jeden Fall keine Sexualität. Mhm. Aber so jetzt einen Partner zu haben oder wo man mal mit reden kann. Mhm. Du vermisst keine Sexualität. Vermisst du denn ab und zu vielleicht Zärtlichkeit? Ja, Also kann ich nicht sagen, Domian, weil von zu Hause habe ich keine Zertifikate. Mhm. Also auch gar keine großen Erfahrungen damit gemacht? Nee, gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass... sehr schlimme Kindheit hinter mir, ne? Ja. Ich könnte mir vorstellen, nach diesem Schicksalsschlag, dass deine Tochter eine große Hilfe für dich war, dass sie da war und etwas ganz Wichtiges für dein Leben geworden ist damals. Mhm. Ja. Nun ist die Tochter ja auch aus dem Gröbsten raus, kann man sagen. Ja, sie ist 16. Genau. Hast du denn... Und ich habe bei euch auch schon angerufen, ne? Die hast du gerade schon gesagt, ja. Mhm. Hast du denn ein gutes Verhältnis zu ihr? Ja, sehr gutes. Und ihr lebt zusammen auch noch in einer Wohnung? Ja, wir leben zusammen in einer Wohnung. Ja. Wie gehen denn so deine Umwelt mit dieser Tatsache um, dass du kein Geschlecht hast, letztendlich? Man sieht das ja nicht. Und die meisten wissen das auch gar nicht? Ach, nee. Mhm. Wer weiß es denn überhaupt? Also, vorher hat es mein Arzt gewusst. Mhm. Meine Tochter weiß es auch. Die weiß es auch jetzt? Ja, ja. Aber sonst niemand, außer Arzt und Tochter? Ja, sonst weiß es keiner. Mhm. Aber ich habe gerade so verstanden, dass so die Nähe zu einem Menschen dir doch schon wichtig wäre und dass du das schon vermisst. Ja, Kontakt, also mehr. Mhm. Aber das könntest du doch auch... Ich bin ein Mensch, der auf Leute zugeht. Ja. Ich bin mehr für mich alleine Einzelgänger. Also so eine gute Freundschaft fehlt dir eigentlich, ne? Vielleicht eine gute Freundin oder einen guten Freund, wie auch immer. Mhm. Mhm. Aber das ist ein Schicksal, von so einem Schicksal habe ich auch noch nie gehört, Heike, dass es sowas gibt. Ja. Noch niemals. Und diese 2 Jahre da, also nach der Operation, also da habe ich richtig getrunken, ne? Mhm. Und dann, wenn ich losgegangen bin, habe ich mir Fortral gespritzt. Mhm. Oder Tramal. Mhm. Und habe da drauf Alkohol getrunken und ich wollte mich umbringen. Mhm. Also war das doch ein großer Schock für dich. Du hast gerade so gesagt, du hast es so hingenommen. Ja, aber also ich habe das so hingenommen, aber vielleicht im Hinterstübchen, ne? Mhm, verstehe. So, das aktuelle Problem ist, dass du eigentlich sehr einsam lebst und gerne Menschen um dich herum hättest. Oder vielleicht ein paar vertraute Menschen. Ja. Ich würde jetzt mal folgenden Vorschlag machen. Ne? Du kennst meine Sendung, du weißt, dass ich immer gute Leute im Hintergrund habe. So auch heute meine nette Psychologin Heide. Und ich möchte, dass du mit ihr jetzt mal eingehend berätst, was man so vielleicht für Schritte unternehmen kann, dass du mehr an Menschen rankommst, wo sich dann auch eine Beziehung oder eine Freundschaft entwickeln könnte. Ja. Sollen wir das mal so machen? Mhm. Das Verfahren ist, wirst du ja wissen, du legst auf und die Heide ruft dich gleich an. Ja, gut. Danke, Domian. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Heike. Danke gleichfalls. Und grüß deine Domian, Tochter. Auch deine Sendung ist wirklich spitze. Vielen lieben Dank. Und grüß die Tochter herzlich. Jo, mach ich, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt bin ich verbunden mit Tanja. Und Tanja ist 21 Jahre alt. Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Tanja. Wie geht's? Ja, gut. Gut. Soweit, hoffe ich. Und warum hast du angerufen? Und zwar, mein Thema ist, mein Freund ist total masochistisch. Total masochistisch. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt zusammen seit 1,5 Jahren. Und seit wann weißt du das? Seit wir zusammen sind, also seit wir das erste Mal miteinander geschlafen haben. Ach, er hat es denn direkt gesagt oder gezeigt? Ja, wir haben auch vorher drüber geredet und so und ja, seitdem weiß ich das. Jetzt klär uns mal auf, was das genau bedeutet. Ja, also normalerweise hatte ich das auch immer für so gehalten, dass diese Masochisten, dass irgendwie, dass es ein Fable von denen ist. Aber bei ihm ist das wohl total krankhaft. Er lässt sich also von mir ganz gut grün und blau schlagen. Er hat auch irgendwie vom Gürtel total die Striemen auf dem Rücken und das ist also auch ziemlich eklig für seine Gesundheit, sage ich jetzt mal. Und das heißt, du hast dich darauf eingelassen, obwohl du selbst nicht so gestrickt bist? Richtig, aber das war auch nicht von ganz am Anfang so gewesen. Damals war das noch anders. Also es hat sich mit der Zeit erst so ausgeartet, dass das so geworden ist, so schlimm. Das heißt, er verlangt von dir und du tust es dann auch, dass du ihn grün und blau schlägst? Ja, mehr oder weniger. Hm. Im Rahmen einer sexuellen Handlung, die für dich wahrscheinlich keine Sexualität darstellt, ne? Ja, nein, zerschlagen nicht. Also wir haben ja schon auch so Sex, aber er hätte es dann doch ganz gerne, dass ich ihm dabei wehtue. Mhm. Ja. Was genau außerdem mit dem grün und blau schlagen, mit was machst du es? Mit so einem, du sagst mit einem Gürtel? Auch, ja. Auch. Mit was machst du das überhaupt alles so? Also am Anfang war es so gewesen, dass ich nur feste gekratzt habe und gebissen. Das hatte eigentlich so ganz gern gehabt und da konnte ich mich auch noch drauf einlassen. Mhm. Mit der Zeit ist das so ausgeartet, dass er dann wollte, dass ich ihn also schlage, dass ich ihn auch mit dem Gürtel direkt schlage und also auch beschimpfe unter anderem und schlägst du ihn, sollst du ihn eigentlich nur, was heißt nur, also ausschließlich auf den Rücken, auf den Po schlagen oder auch ins Gesicht zum Beispiel? Ins Gesicht nicht so, aber auf den Rücken sehr stark und auf die Beine und so, also das, Was darüber hinaus noch, über das Schlagen hinaus, sollst du mit ihm machen oder machst du sogar mit ihm? Ja, also in dieser Richtung dann eigentlich gar nichts mehr, weil das ist auch so, dass Sex haben wir wohl schon normal so, aber er hätte es doch ganz gern, dass ich ihn dabei beschimpfe. Also schmusen tun wir natürlich auch so und kuscheln, aber... Beschimpfen heißt also sehr derbe Ausdrücke. Ja, also, genau. Also die unterste Kiste so. Genau. Die wir jetzt gar nicht hier erwähnen wollen, weil das ein bisschen zu krass wäre. Mhm. Ja. Verlangt er das oder will er das, dass das vor eurem normalen Sex passiert, während des normalen Sexes oder hinterher? Das wechselt sich ab, mal fängt er dann damit an und sagt dann, dass ich das sagen soll oder beziehungsweise ihn schlagen soll. Mal haben wir auch so Sex und dann kommt er erst damit, wenn ich dann schon fertig bin sozusagen und dann muss ich dann auch noch draufhauen und so, aber das ist schon sehr... So, Tanja, jetzt frage ich dich, du bist ein 21-jähriges Mädel, das diesbezüglich nicht veranlagt ist, ne? Sag ich nochmal. Wie hältst du denn du das aus? Ja, mittlerweile gar nicht mehr. Also ich leide da momentan wirklich sehr drunter, weil das auch so aufgeartet ist. Und ich habe also auch das Gefühl, dass die Beziehung darunter vielleicht kaputt gehen könnte. Ihm selbst gefällt es dann hinterher nämlich auch nicht mehr. Mhm. Und das ist dann, weil er dann danach wirklich derbe Schmerzen hat und liegt dann da und mit kalten, nassen Handtüchern und so und versucht das dann irgendwie ein bisschen zu lindern. Und dann sagt er auch irgendwie, dass er das nicht möchte eigentlich. Du tust dann ja eigentlich Dinge, die vollkommen wider deine Natur sind, ne? Das dann, oder? Ja, richtig. Mhm. Mhm. Ja. Und wenn ihr in einer sexuellen Situation seid, nimmt dir das doch jegliche Leidenschaft und Lust letztendlich, ne? Ja, eigentlich schon. Also... Das ist ja auch eine Sache, ich glaube, es hat auch sehr schwere Folgen für seine Gesundheit und ich sag mal so, ich denke mal, es ist einfach nicht gut für ihn selbst. Mhm. Er hat auch im Alltag da Probleme mit, weil er schon gar nicht im Sommer ohne T-Shirt zum Beispiel rumrennt. Er hat also permanent auch in der Stube immer nur das T-Shirt an, weil ich glaube, dass er sich selbst dafür richtig schämt, dass er also diese ganzen Macken überall hat. Also die Narben, die blauen Flecken und so weiter. Ja. Du sagst, das hat in der letzten Zeit zugenommen. Ja, hat es. Mhm. Wie alt ist er eigentlich? Ist er in deinem Alter auch? Er ist 25. 25, ja. Mhm. Thematisiert er das denn für sich selbst auch so, wie du es gerade so vermutet hast, dass es ein Problem für seine Person eigentlich auch darstellt? Nicht nur ein Problem für eure Beziehung, sondern auch für seine Person? Ja, das aber erst dann hinterher nach dem Sex. Dann kriegt er so eine Art Krise und so ein Depri, dass er dann meint, er müsste da unbedingt von los und so und ist dann also auch total fertig und meint, er bräuchte Hilfe und wenn ich ihm dann sage, mach das, dann ist das nächsten Tag irgendwie wieder vergessen und dann traut er sich gar nicht mehr. Also er traut sich auch gar nicht, irgendwo hinzugehen. Du hast ernsthafte Angst, dass die Beziehung jetzt kaputt geht dadurch? Ja. Das kann ich gut verstehen, weil ich glaube, dass so etwas auf Dauer nicht funktioniert, wenn zwei Menschen zusammen sind, die so unterschiedlich konstruiert sind. Hm. Und wenn dann auch hinzukommt, dass er vielleicht mit sich selbst auch gar nicht zufrieden ist und unglücklich ist, kann das nicht funktionieren. Und es gibt nur einen einzigen Weg, dass er etwas unternimmt. Ja, das habe ich mir auch schon gesagt. Das ist die einzige Möglichkeit. Nun kann es ja sein, dass er in gewissem Maße wirklich so, so programmiert ist, so gestrickt ist. Dann wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als das zu akzeptieren und sich aber einen Partner, eine Partnerin zu suchen, die genauso drauf ist. Aber das mit euch so kann nicht weiterlaufen, bin ich ganz sicher. Wieso unternimmt er nichts? Was hast du für eine Ahnung? Hat er Angst auch, sich mit einem Therapeuten, einem Sexualtherapeuten vielleicht darüber zu unterhalten? Schämt er sich da auch? Ja, das ist es eben. Ich denke mal schon, dass man ihm dabei irgendwie helfen könnte, weil er auch selber merkt, dass es so nicht weitergeht. Aber vielleicht kannst du ihm auch klar klar machen, dass das eure Beziehung an seinen Faden im Moment hängt, wenn nichts passiert. Ja, das habe ich ja versucht schon zu sagen. Ich habe dann auch schon gesagt, ich habe auch schon bei Pro Familia angerufen und die wollen dann also, dass er mitkommt und er ist ja irgendwie, er wird sich mit Händen und Füßen wehren, weil ihm das zu peinlich ist und weil er sich dafür total schämt. Das ist, weiß nicht, so eine Sache. Man muss da wirklich also schon stundenlang auf ihn einreden, damit er überhaupt wieder zur Einsicht kommt, dass es so nicht weitergeht. Du liebst diesen Mann schon sehr, ne? Ja. Ja, sonst würde man, glaube ich, auch würde man das gar nicht machen, was du tust. Er liebt dich auch. Ja. Ja. Dann muss er als Beweis seiner Liebe zu dir, muss er etwas unternehmen. Und es muss ja vielleicht nicht unbedingt Pro Familia sein. Es kann ja auch irgendeine andere Institution sein oder ein Direktor, ein Therapeut. Deshalb möchte ich dich gleich unbedingt auch mit meiner Psychologin noch verbinden, dass sie dir noch die eine oder andere Anlaufstelle oder eine Adresse geben kann. Was ich dich gerade aber noch fragen wollte, hast du denn, du sagst zwar, wir haben auch so relativ normale Sexualität, kannst du die überhaupt genießen? Hast du nicht mal Angst, das bricht gleich wieder um und ich muss doch gleich wieder draufschlagen? Nein, so nicht. Nicht, nein, da ist er dann schon, sagen wir so, da wartet er dann schon, weil er genau weiß, dass ich das eigentlich sehr, sehr ungerne mache. Und er ist sich, glaube ich, auch im Klaren darüber, dass das in den letzten Monaten wirklich sehr stark aufgeartet ist. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich das eigentlich so nicht mache, weil ich kann es irgendwie nicht übers Herz bringen, Menschen, denen ich eigentlich liebe, so verkloppen zu müssen. Weil es mir auch sehr schwer fällt. Und ich habe da. Also, es ist ganz klar, es muss was passieren. Und es muss ganz schnell was passieren. Für eure Beziehung und vielleicht für ihn persönlich auch. Du legst bitte auf, die Heide ruft dich an und ihr beratschlagt, was zu tun ist und wohin man gehen kann. Ja, okay. Ja? Mhm. Aber es muss wirklich was passieren. Das kannst du wirklich, glaube ich, auch nicht mehr so lange weiter mitmachen. Das sehe ich auch so. Ja. Alles Gute und viel Glück euch beiden, Tanja. Danke. Und tschüss. Deine Sendung ist echt spitze. Ich danke euch herzlich. Danke dir herzlich. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch noch was kurz sagen. Ich habe es ja vorgestern schon mal gesagt. Am Freitag, dem 18. Mai, das ist übermorgen, ne? Freitag, 18. Mai, könnt ihr mich und Hella von Sinn und mich kennenlernen, wenn ihr das wollt. Und zwar sind wir in Düsseldorf im Savoy Theater um 20 Uhr und wir lesen aus unserem gemeinsamen Buch Jenseits der Scham. Düsseldorf, Savoy Theater, diese Woche Freitag, 18. Mai, 20 Uhr und das Savoy Theater ist in der Graf-Adolf-Straße 47. Dies ist als Hinweis und noch ein Hinweis, morgen haben wir eine Themensendung und morgen heißt unser Thema Ein Tier hat mein Leben zerstört. Ein Tier hat mein Leben zerstört. Das kann ein Hund sein, das kann eine Zecke sein, die eine Gehirnhaut ausgelöst hat, das kann ein Hirsch sein, ein Reh, das vor ein Auto gelaufen ist und dadurch ein schwerer Unfall entstanden ist. Das kann natürlich ein Raubtier sein, das euch vielleicht auf einer Reise irgendwo angefallen hat und gebissen hat. Also ein Tier hat mein Leben zerstört, das ist unser Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit Stefan. Stefan ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Stefan. Und zwar, also ich schäme mich für einer meiner Tattoos. Ah, du nimmst also Bezug auf das Thema von gestern. Genau. Ich schäme mich für mein Aussehen. So ist es, ja. Und zwar, ich habe ja im Dezember letzten Jahres habe ich mich im Beisein meiner Eltern zum Beispiel tätowieren lassen, durfte ich auch. Was, im Beisein deiner Eltern? Ja klar, ich bin auch 17, also ja. Daher. Und weil ich ja schon immer so ein Freak davon bin, interessiert mich halt, durfte ich halt machen, das hat meine Eltern auch nichts dagegen. Nur dann habe ich halt im Januar diesen Jahres durch einen Freund, Bruder des vom Freund, habe ich dann erfahren, dass er dann halt auch tätowieren könnte, er da eine Maschine von hat. Und dann habe ich mir halt ein kleines obszönes Teil auf dem Rücken tätowieren lassen. Ein kleines obszönes Teil. Ja. Muss man mal klar sagen. Ein kleines obszönes Teil tätowieren lassen. Auf den Rücken. Und Mama und Papa wissen nichts davon. Nee, sollen sie nicht. Sollen sie. Die waren also nicht dabei. Nein, das wäre dann nicht so gut. Und haben das Motiv nicht mit ausgesucht. Nein, das war ganz unter uns so. Jetzt brennen wir natürlich, Stefan. Was für ein kleines obszönes Teil das ist. Was zeigt das Teil? Das würde ich euch gerne sagen. Und das ist eine, sozusagen eine, naja, pornografische Fotografie einer nackten Frau. Ja. In eindeutigen Posen. In welcher Pose? Jetzt raus damit. Das ist mit gespreizten Beinen, soll man so sagen. Eine Frau, eine nackte Frau mit gespreizten Beinen. Genau. Tut die auch irgendwas oder sitzt die einfach? Nee, nicht wirklich, die sitzen einfach nur da. Ja. Wie groß ist das Tattoo? Ja, also so ein Querformat, so 2-5 Markstücke ungefähr groß. Also Die Hälfte von meinem Kuli hier. Sozusagen, ja. Ja, es ist auch schon ganz schön, ne? Also so ganz kleine Sachen. Ja, wo ich bereue es. Also was ist auf deinem Rücken jetzt? Ja, das ist ja Rücken auf der linken Seite auf dem Schulterblatt so mehr. Ach so, so weit oben? Ja, und das ist ja das Problem, habe ich eigentlich im ersten Moment habe ich nur so gedacht gehabt, weil Freunde dabei waren, von wegen so, ach, bist du cool, kannst du mithalten. Das war so ein richtiges Gaudi wahrscheinlich, ne? Ja, so um einfach nur cool zu sein, dass sich halt jeder beachtet. Ja. Und das war dann halt im ersten Augenblick auch cool von mir aus, aber dann jetzt in die Sommerzeit jetzt langsam an. Schämt man sich ja, da. Du kannst ja auch gar nicht bei euch zu Hause dann mit nacktem Oberkörper durch die Wohnung laufen. Ne? Das wäre dann, nee, das wäre dann verhängnisvolle Fehler. Ist das denn deiner Mutter nicht aufgefallen, dass du immer verhüllt durch die Wohnung gehst? Nö, eigentlich weniger, weil ich bin eigentlich nicht so oft zu Hause. Weil ich ja auch noch ich habe meine Lehre abgebrochen, dann musste ich ja wieder zur Schule gehen. Mhm, notgedrungen. Mhm. Und ja, dann bin ich ja meistens bei Freunden und so und deshalb komme ich abends erst wieder. Ach so. Und von daher, meine Eltern gingen beide arbeiten und von daher müssen wir früh ins Bett. Und die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen? Ja. Wahrscheinlich. Aber du bist ja bald 18, ja 17 ist es ja auch bald 18 und dann kannst du das auch für dich alleine entscheiden. Na gut, nur das war immer so, ist nicht so das Thema bei uns zu Hause und ich meine, da lässt sich auch nicht gut drüber reden, wenn man so, ne? Aber das Problem sind ja jetzt nicht nur die Eltern, sondern so generell. Überhaupt, der ganze Freundeskreis, das auch nicht so davon mit Sicherheit begeistert, wenn er das erfahren würde. Mhm. Zumal meine Freundin, die ich jetzt seit 3 Monaten habe, wenn die jetzt erfährt, dann... Ach, du hast eine feste Freundin zurzeit? Ja, habe ich. Und ihr habt noch keinen Sex gehabt miteinander? Nein, haben wir noch nicht. Aha. Weil das ist auch, ich meine, das ist, geht mir auch nicht nach Zeit so. Ich meine, ihr zuliebe würde ich auch darauf verzichten, weil darum geht es mir nicht. Nur halt, sie wäre hundertprozentig nicht davon begeistert, wenn sie das sehen würde. Und habt ihr keinen Sex, weil du Angst hast, dass sie es sehen? Nein, das nicht, aber das ich meine, sie ist noch nicht so weit, dass, weil... Ach so, habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht und von deshalb wollen wir erstmal warten. Es geht eigentlich... Habe ich gar nicht richtig verstanden. Nein, das ist eigentlich nicht keine Frage der Zeit. Gut, also Stefan, ich finde, ein Partner, den man liebt, wo wirklich große Gefühle da sind, kann man ja so ein Gag, das ist ja aus einer Gag-Situation heraus entstanden, ne? Ja, kann man das ja auch erklären und das finde ich dann auch nicht so ganz schlimm. Ja, nur mein Problem ist ja, ich möchte so schnell wie möglich, weil ich jetzt im August eine neue Lehre anfange, möchte ich auch das Geld dann behalten erstmal, um jemanden aufzusuchen, der auch wegmachen kann, weil... Genau, es gibt ja Methoden, das wegzumachen, die sind aber, glaube ich, aufwendig, die tun weh und sind teuer. Ja, weh tun, also ich meine, da habe ich nicht das Problem mit, nur ich würde auch, ich habe für das Tattoo, habe ich 100 Mark bezahlt, auf den Rücken dann, und dann, ich meine, ich würde auch das Dreifache bezahlen, das wegmachen zu. Hast du dich schon erkundigt, ob das gut wegzumachen? Ja, klar, bei uns in der Stadt, da gibt es einen Beauty-Salon, der tätowiert auch und macht auch... Also. Macht er auch weg halt und. Ist das eigentlich ein farbiges Tattoo oder ein schwarz-weiß? Nee, schwarz-weiß. Schwarz-weiß. Ich weiß, ich glaube, eins geht einfacher weg, ne? Entweder farbig oder schwarz-weiß. Habe ich mal gelesen. Schwarz-weiß ist eigentlich einfacher, weil Farben, da kommen auch dann mal die Narben, dann sieht man auch die Umrisse davon. Also, du bist fest entschlossen, das machen zu lassen, wegmachen zu lassen. Ja, ich habe noch 2 andere auf dem rechten Oberarm, die möchte ich auf jeden Fall behalten, weil die sind eigentlich auch okay. Es geht jetzt nur darum, weil das eine nackte, obszöne Frau ist. Ja, ne? Genau. Ja, also kann man eigentlich eine gute Lehre rausziehen, was du erzählt hast, dass man, bevor man sich ein Tattoo machen lässt, gründlich drüber nachdenkt. Super lange drüber nachdenkt. Auf jeden Fall, das ist was fürs Leben. Das ist was fürs Leben, genau. Und das wieder wegmachen zu lassen, ist schon sehr aufwendig und kompliziert. Und ja, und ich meine, lieber auf jeden Fall richtig drüber nachdenken und nicht so einen Blödsinn machen wie ich, von wegen cool sein. Das ist halt nicht cool, das ist eher uncool. Ja. Aber der Freundin würde ich es vielleicht schon mal erzählen. Ja, ne? Das ist dann so. Zumal jetzt auch die Freizeitsaison langsam anstrebt. Genau. Also, ne? Da wird sie dir nicht böse sein, wenn du das so erklärst, wie du es uns gerade erklärt hast. Ist doch okay. Ja, hoffen wir es mal. Sonst, ja. Ne? Ja, das hab ich keine große Sorge. Eigentlich nicht. Gut, Stefan, also Vorsicht mit Tattoos demnächst. Ne? Ja, genau. Und alle guten Dinge sind 3. Dann sage ich auch nochmal, deine Sendung ist einfach super spitze. Ihr seid ja sehr lieb. Ich danke herzlich. Tschüss, Stefan. Ja, wieder. Jetzt bin ich verbunden mit einer jungen Frau, mit der ich nicht verbunden sein kann, die Jessica heißt. Nee, mit Saskia. Ja. Stimmt, ne? 20 Jahre alt. Ja. Hallo. Und Andreas ist auch bei dir in der Gegend. Ja. Ich lese hier nämlich Andreas und Saskia, beide 20 Jahre alt. Mhm. Saskia, was ist dein Thema? Beziehungsstress. Ja. Und der andere Part der Beziehung ist Andreas. Nein, ein Mädchen. Ein Mädchen? Ja. Erzähl uns alles. Also das Mädchen ist eine Bekannte von Andreas. Er kennt sie schon seit 4 Jahren. Mhm. Ja, und dann ist sie mal nach hier gekommen. Wir haben zusammen ein Glas Sekt getrunken. Es wurde nachher ziemlich spät und... Nachher hat sie es mir angetan. Also ich habe ihr in die Augen geguckt, ein bisschen Rücken gestreichelt und so. Essen war sehr interessant. Sie hat, also ihr hat es sehr gefallen. Und dann hattet ihr beiden Sex miteinander? Ja, wir lagen zu dritt im Bett. Achso, der Andreas war auch dabei? Ja. Mhm, ja. Ihr lagt zu dritt im Bett und es ist ein bisschen was passiert. Mhm. Ein bisschen viel passiert. Ja. Ja, also die Post ging ab, sagen wir es so. Mhm. Ja. Ja, nun, sowas kann passieren, ne? Und Andreas war dabei. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Wie ging das denn weiter? Also ziemlich intim. Also ich bin ja am Po gegangen. Nee, also das, ich will gar keine sexuellen Praktiken wissen. Wie so die nächsten Tage und Wochen dann weiterging, meine ich. Wir haben oft miteinander telefoniert. Obwohl ich natürlich gerne wissen wollte, aber es geht natürlich nicht hier in der Öffentlichkeit. Ihr habt viel miteinander telefoniert, ja? Ja, ziemlich oft miteinander telefoniert, geredet. Ja, so ungefähr. So, und du bist jetzt verknallt in die, oder wie? Ja. Und was sagt Andreas dazu? Ich frage ihn selbst, gib ihn mir mal. Hallo Domian. Andreas, jetzt ist Saskia verliebt in deine Bekannte. Ja, das Problem ist, ich bin auch ein bisschen in ihr verliebt. Aha. Also wir führen regelrecht eine richtige Dreierbeziehung. Wo liegt dann das Problem? Das Problem liegt darin, das letzte Gespräch, was wir mit ihr hatten, ist dann doch ein bisschen in den Streit ausgegangen. Mhm. Und mittlerweile verstehen wir uns so gut wie gar nicht mehr, weil sie ist dann in eine Situation reingeraten, mhm, bei ein paar Freunden von sich da auf Party gegangen und die wollten sie dann gar nicht mehr weglassen. Deswegen ist denn der Streit entstanden? Der ist noch wegen der vierten Person entstanden. In der vierten noch? Ja, die ich zwar auch ein bisschen was kenne und die vierte Person hat einen Streit mit seiner Frau und meint da jetzt die Natascha auch noch mit reinzuziehen. Also jetzt wird es sehr kompliziert. Jetzt muss ich erstmal grundsätzlich fragen, du und deine Freundin Saskia, ihr beiden hättet eigentlich gar nichts dagegen, so eine Dreierbeziehung zu führen. Nee, haben wir eigentlich wirklich nichts dagegen. Und dieses dritte Mädchen jetzt, würde die das denn auch gerne machen? So viel wie wir jetzt mitgekriegt haben, auf jeden Fall. Hat die denn einen Freund? Zurzeit nicht. Zurzeit nicht. Hm, aber da ist jetzt irgendjemand anderes, das habe ich gar nicht richtig verstanden. Natascha, wer ist Natascha? Natascha ist dieses nette Mädchen, wo wir beide uns drin verschwachen. Achso, die heißt Natascha. Ja. Ah ja, gut, dann wissen wir das auch schon mal. Aber welche andere Person ist da jetzt noch im Spiel? Das ist dieser Johann Berkle. Ja, den ganzen Namen müssen wir gar nicht wissen. Warum ist der damit im Spiel? Wie gesagt, er macht Natascha und uns momentan die Hölle heiß, mhm, weil wir angeblich da was für könnten, dass er mit seiner Frau dann Stress hat. Das verstehe ich überhaupt nicht. Nee, wir haben jetzt mittlerweile mit den Herrn Berkle und mit Natascha öfters mal zusammen telefoniert. Hm. Und in welchem Verhältnis? Das ist ja schon. In welchem Verhältnis steht denn Natascha und dieser Mann? Also so wie wir schon öfters mitgekriegt haben, müssen die auch ziemlich gutes Verhältnis miteinander haben. Auch ein erotisches, sexuelles Verhältnis? Nein. Nein? Nein. Ja, dann kann es denen auch völlig egal sein, was ihr drei miteinander macht. Ja, eigentlich schon. Nur Natascha weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo sie überhaupt jetzt richtig dran ist. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig. Wir reden jetzt über nicht nur über eine dritte Person, sondern noch über eine weiter entferntere. Ne? Ja. Können wir jetzt gar nicht machen. Ich finde erstmal interessant, dass ihr beide sowas angefangen habt und dass ihr euch dabei versteht. Mhm. Dass ihr, dass kein Problem zwischen euch beiden entstanden, ja, ist. Und dass ihr sogar sagt, no, gut, wir würden uns darauf einlassen auf so eine Dreiergeschichte. Letztendlich könnt ihr nur versuchen, eine Klärung herbeizuführen mit der Natascha, mit der dritten Person, was da los ist zu diesem Mann und dass ihr Gespräche führt mit Natascha. Mehr könnt ihr es gar nicht machen. Ja. Also wir versuchen auch weiterhin jetzt auf jeden Fall mit Natascha auch Kontakt zu halten. Ich würde jetzt gerne mit Natascha mal reden, ne? Das ist natürlich jetzt der Knaller. Ja, ich meine, die Telefonnummer von... Nein, das machen wir nicht. Das muss sie freiwillig machen. Wir rufen nirgendwo an. Ja, kann ich gar nicht mehr zu sagen, Andreas. Ne? Also die Ansprechpartnerin ist Natascha. Und wenn Natascha klar sagt, ich möchte mit den beiden eine Beziehung führen, dann muss sie das auch durchfechten gegenüber diesem Mann. Ne? Ja, klar. Ganz eindeutig. Mhm. Ja, ungewöhnliche Geschichte mit euch beiden, mit euch dreien. Ja, passiert nicht jeden Tag. Passiert jeden Tag, so ist das. Andreas, grüß nochmal Saskia herzlich und ich wünsche euch alles Gute. Mhm. Dann möchte ich noch mal jemanden grüßen, der das noch geht. Nee, das geht nicht. Mach ich ganz ungern. Weißt du, wenn ich das zulasse, dann grüßen alle Leute hier und wir können nicht mehr reden miteinander. Aber trotzdem, deine Sendung finde ich aber auch wirklich super geil. Das ist aber auch sehr nett von dir. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich die Jessica dran und Jessica ist 18 Jahre alt. Jessica ist nicht dran. Schade. Helga. Oh. Helga. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Ich wollte aber erzählen von meinen Schlafstörungen und von meinen Katzen, die mir helfen konnten. Aha, du hast also ich frage jetzt, wie alt du bist, Helga. 47. 47? Ja. Du hast Schlafstörungen, die habe ich auch. Ganz schlimm, ja, pass auf. Aber ich habe keine Katzen, jetzt bin ich ganz gespannt, was du erzählen wirst. Ja, pass auf. Ich habe also ganz schlimme Schlafstörungen gehabt, 2 Stunden auf die ganze Nacht geschlafen. Mein Mann war dann einsichtig ausgezogen mit seinen nervtötenden Schnarchen aus dem Schlafzimmer. Ja, und nach sind meine Katzen eingezogen im Schlafzimmer. Wir hatten ja schon Josef, der im Schlafzimmer schläft, der Bernardiner. Da hatten wir schon mal einen Rottweiler, der mit im Bett schläft. Jetzt sind deine Katzen mit im Schlafzimmer. Ja, und eine Kate hieß eigentlich Tom. Ja. Und der hat sich jetzt so angewohnt, nachts um 1, wenn ich einen Fernseher anschalte, eine Sendung sehen will, steht mein Kater Tom auf, auf dem Tischlauf. Ja, und da schmust er am Fernseher rum, tapst er auf die Nase und schnurrt an dir rum. Das schmeichelt mir ausgesprochen, dass Tom an mir herum schnuppert. Ja, der heißt doch jetzt Domian. Ach, der heißt jetzt Domian? Der Tom hat der Kohlschramm schwarze Karte, heißt jetzt Domian, ja, weil der dich so liebt. Der heißt Domian. Ja. Tom Domian. Ja. Aber erzähl mir von deiner Schlafstörung. Ja, und wenn deine Sendung vorbei ist, nehme ich meinen Kater Domian, nehme den Arm. Und da schnurrt er und das ist so beruhigend auf mich, dass ich dann ganz tief und fest einschlafe. Ist das wahr? Und der liegt dann mit dir im Bett, ne? Ja, nicht nur er. Inzwischen sind mehrere eingezogen. Wie viel denn? Ja, so zwischen 5, 6, 7, so, ja. 5, 6, 7 Katzen liegen in deinem Bett? Ja. Und dann ich habe jetzt Platz, mein Mann ist ja ausgezogen, also aus dem Schlafzimmer ausgezogen, ne? Ich soll da sagen, ich hoffe nicht ganz aus der Wohnung. Nein. Aber du hast den Mann, der Mann... Er seine Katzen. Achso, also 5, 6 Katzen liegen da, inklusive der schwarze Kater Domian. Und der Domian ist mein Lieblingskater, Kohlschraben, schwarz und schmusig. Und wie gesagt, wenn er eine Sendung hört, er ist immer ganz hin und weg. Das ist ja süß. Und auch. Und du kannst dann danach besser schlafen? Ja, ich nehme den Arm und der schnurrt so wunderschön und das ist so beruhigend, so ein Katzenschnurren. Also ich kann dieses Rezept jetzt gar nicht für mich auf mich beziehen, weil ich nämlich eine Katzenhaarallergie habe. Dann würde ich überhaupt nie mehr schlafen, wenn ich da eine Katze im Zimmer hätte. Das ist natürlich schlecht. Ja, das ist schon eher ein Hund, aber eine Katze. Ja. Und wie viele Stunden schläfst du jetzt mit den vielen Katzen? Ach, kein Problem mehr, 5, 6, 7 Stunden. Und die lassen dich dann auch so lange in Ruhe? Ja, die links nach deiner Sendung legen sich hin und da wird geschlafen bis früh, ja. Und Katzen sind unheimlich saubere Tiere, ist ja nicht so, dass die irgendwie riechen oder so. Hygienische, ne? Und hast du nicht Angst? Ich meine, so Katzen sind ja noch zerbrechlicher als so ein großer Hund, dass du dich mal aus Versehen auf die Katze raufdrehst oder wirfst im Schlaf und dass da was passiert? Oder? Nein, überhaupt nicht. Das sind ja beweglich Katzen. Mhm, ja. Und ich muss sagen, so eine Katze bringt unheimlich viel Lebensqualität, Lebensfreude. Ja. Und ich meine, es gibt ja so viele Menschen, die keinen menschlichen Freund haben und eben durch ein Haustier halt, den können sie halt wirklich alles erzählen und ihren Kummer erzählen und so weiter. Und die sagen ja nicht, die geben kein Widerwort, ne? Und denen kann man alles erzählen und die geben kein Kontra und so. Jetzt aber nochmal zu deinem Mann, auf deinen Mann zurückzukommen. Ist das denn für den okay, dass er das eheliche Schlafzimmer hat verlassen müssen? Ja, das ist so ein großes Studio mit so einer Schiebetür, das ist ein Spalt auf. Und er hat ja selber seine Lieblingskater im PC, sein Apollo. Ach so. Aber ich hoffe doch, dass wenn ihr beide mal kuscheln wollt, da besteht die Möglichkeit nach wie vor zu. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Und da sind die Katzen auch nicht eifersüchtig. Nee. Wie kommt es, dass ihr, eure Familie, so einen Katzentick hat? Ach ja, wozu waren es 2 Katzen, dann 3, dann 4, ja, und da sollte wieder eine eingeschläfert werden, die haben auch dazu genommen, wo 4 satt werden, wenn 5 satt. Und ja, hat sich so ergeben. Bitte? Das hat sich dann so ergeben. Habt ihr denn eine große Wohnung, ein Haus oder einen geilen Garten? Ja, und mitten im Grün, die Grün und raus. Das ist schön. Ich finde es immer so traurig, wenn ich zu Leuten komme, die irgendwo nur eine kleine, so ein Apartment vielleicht haben und eine Katze nur in dem Apartment halten, die nie raus kann. Ja. Ich finde, so ein Tier sollte auch schon dann mal zumindest in den Garten laufen können. Ja, wir wohnen mitten im Grün, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Nur Domian, was ich dir mal beanstanden müsste, ich habe immer das Gefühl, du magst keine Tiere. Du hast oft so Leute abgewimmelt. Nein. Ja, doch. Nein, das ist wirklich nicht so. Doch, da hat meine angerufen, dass ihr Hund gestorben ist und die war ganz traurig und so. Ja. Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass ich kein Tier habe und das dann in dem Moment nicht so nachvollziehen kann. Ne? Ja, das kann man vorstellen. Dabei so ein Haustier auf deinem Pult, das wird doch die Einschaltgurte. Hier so eine Katze, Kater. Wir haben ja morgen auch das Thema Tiere, aber das ist ein bisschen trauriger und ernster. Da ist das Thema, habe ich gerade schon gesagt, ein Tier hat mein Leben zerstört. Ja, aber das klingt so negativ. Ein Tier hat mein Leben verändert. Ja, vielleicht das auch. Aber zerstört, das kommt ja nun leider auch immer wieder vor. Ne? Warum so negativ? Weil es das halt auch gibt. Ne? Ja, ich glaube, das sind hier oft positives Lebensende. Absolut, das, so ein Thema machen wir auch noch. Helga, ich muss mich verabschieden, die Sendung ist zu Ende. Alles Gute und schönen Gruß an Domian. Ja, wenn du eine Katze oder Hund willst, ruf mich an, kein Problem. Ruf ich dich an, gar kein Problem. Tschüss. Also. In der Technik, tschüss, in der Technik heute Nacht. Leo Scholten, morgen, wie gesagt, heißt unser Thema, ein Tier hat ein Leben, zerstört ein Hund, eine Zecke, ein Hirsch, ein Raubtier. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder erfahren sind, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht. Bye-bye.